WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, jetzt aber. Wir sind ein bisschen zu spät und bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt, die ein bisschen kürzer ist wegen des Feiertages am Donnerstag. Schön, dass ihr da seid. Und wir starten sofort jetzt. Freie Themennacht heute, wie immer montags. Und es geht los mit Steffi. Steffi ist 43. Guten Morgen, Steffi. Ja, schönen guten Morgen, Steffi. Jürgen oder Domian, wie, Post, würde ich sagen. Hallo. Wie du möchtest, wie es dir besser von über die Lippen geht. Mir ist es egal. Nein, ich musste heute ein bisschen über dich grinsen. Ich habe die Lindenstraße, ich bin ein super Fan davon, ja, deinen Gastauftritt gesehen. Das lief heute auf 1 Festival, wo du dich für die Robins interessiert hast. Gastauftritt in der Lindenstraße? Ja. Habe ich nicht gemacht. Ehrlich nicht? Ich war nie in der Lindenstraße, nee. Das nicht eine Sekunde? Habe ich mich da vertan? Ja, oder die haben mich da irgendwie reingeschnitten, aber bewusst weiß ich davon nichts. Also das war damals eine Tierschutzorganisation. Nee, jetzt ohne Scherz. Nee, also bewusst habe ich da nicht mitgemacht. Okay, aber das ist schon, ich weiß nicht, das sind ja die Folgen von etlichen Jahren. Selbst vor 100 Jahren habe ich da nicht mitgemacht. Okay, gut. Und tut's mir leid, dann habe ich deiner lieben Redaktion was Falsches erzählt. Also ich weiß, ich soll mich kurz fassen, ich gucke deine Sendung jede Nacht. Mhm. Mein Oma ist vor 2010 verstorben. Mhm. Das war meine wichtigste Bezugsperson. Zu meinen Eltern habe ich leider nicht so ein gutes Verhältnis. Mhm. Okay. Danach habe ich sehr stark abgenommen. So, und ich bin 16 Jahre in einer Beziehung, in einer lesbischen allerdings. Kurze Frage, abgenommen, wie viel Kilo von wie viel auf wie viel? Von wie viel auf wie viel. Also momentan wiege ich 42 bei einer Größe 1,67. 42? Oh, ja, das mehr ja wird es leider nicht. Obwohl ich esse, ich habe keine Bulimie oder sowas, nein. Und vorher, wie viel hast du da gewogen? 60. Also 60. Ganz normal. Ach so. Mhm. Ganz normal. Ja. Okay. Ja. So, nee, mein Problem ist einfach, wie gesagt, ich bin seit 16 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Wir wohnen seit 14 Jahren zusammen. Und wir kommen uns aber nicht näher. Zwar Küsschen und Zettelchen, ich liebe dich, ELD oder WhatsApp. Also es ist hier kein Stress. Nur halt, kuschelmäßig nicht, wenn ich das so sagen darf. Ihr kennt euch jetzt so lange, seid so lange zusammen und habt noch nie Sex gehabt miteinander? Doch, nein. Vor 4 Jahren. Ich war 3-mal in der Kur. Und seitdem, ja, was heißt in der Kur? Also ich habe Rücken- und Hüftprobleme, okay, das ist eine andere Sache. Hm. Aber wir lieben uns wirklich und da ist auch kein anderer. Was war denn vor 4 Jahren? War vor 4 Jahren der letzte Sex oder der erste Sex? Und gleichzeitig der letzte. Vorher war es alles, also kuscheln, wunderbar. Aber vorher gab es so richtigen, guten Sex? Oder nur kuscheln? Nein, beides. Beides, also, okay. Und seit vier Jahren ist es irgendwie... Ja, letztes Jahr hat sie sich ihr Zimmer eingerichtet. Wie gesagt, wir wohnen in einem Haus, zwar zur Miete. So, und seitdem schlafen wir auch getrennt. Und ach so, das auch. Mit welcher Begründung? Tja, weiß ich nicht. Wer hat das denn angestoßen? Sie. So. Sie. Sie hat es angestoßen. Aber da muss man doch irgendwas sagen, wenn man getrennt schlafen will. Ich würde zu spät ins Bett gehen. Oder ich würde zu sehr rumhampeln. Das war einfach, aber wie gesagt, ansonsten verstehen wir uns ausgezeichnet. Habt ihr denn mal ein offenes Wort darüber gesprochen? Hast du sie angesprochen, warum und was los ist? Ja. Und was sagt sie? Ja, dass ich ihr zu dünn bin, dass ich kein Knochengestell im Bett haben will. Ach so, so konkret sagt, antwortet sie schon. Genau. Ja, natürlich, wir reden offen über alles. Ja. Aber wie gesagt, das spielt kein andere. Ich bin ihre erste Freundin, sagen wir es mal so. Ja, aber dann ist es ja ganz klar. Warum? Sagen wir es ganz vulgär. Die wird bei dir nicht mehr geil. Meinst du, das ist das? Ja, wenn die das so sagt, sie will kein Knochengestell im Bett haben, heißt das für mich, übersetzt als Außenstehender, ich finde dich sexuell nicht anziehend. Richtig. So heißt das. Okay. So schlimm das dann für den Betroffenen auch ist, aber so ist es. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, und du bist ganz sicher. Wir lieben uns. Abgöttisch. Ihr liebt euch abgöttisch. Mhm. Abgöttisch. Also, ich hatte nicht viele Beziehungen. Also, ich bin jetzt keine, wie sagt man, Szenegängerin. Mhm. Das ist meine zweite Freundin. In diesem Leben. Also, sage ich jetzt einfach so. Ist sie ganz sicher, dass sie nicht fremd geht? Nein, hunderttausendprozentig mhm. nicht. Wie Nein. alt ist sie? Bitte? Wie alt ist sie? Sie ist 44, wird jetzt 44. Was glaubst du, wie sie damit umgeht, dass sie keine Sexualität mehr haben kann, genießen kann? Ja, ich denke mal, weiß ich nicht. Sie spielt wahrscheinlich an sich rum. Mhm. Gehe ich jetzt mal von, ich weiß es nicht. Und du auch? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Nee, weiß ich nicht. Das ich brauche da schon einen Menschen. Du brauchst einen Gegenüber. Also wir haben hier 4 Katzen. Gott sei Dank. Mhm. Und ich schmus mir mit den Katzen, also ganz normal. Ich streichel die, ist ja logisch. Töter, die kümmern mich um alles. Ja. Habt ihr da einmal drüber gesprochen und dann war das Thema zu Ende? Oder wird immer wieder mal darüber gesprochen? Ich sag mal so, ich habe schon öfter sie darauf angesprochen, aber ich kam nicht weiter. Und deswegen bin ich froh, dass ich heute bei dir durchgekommen bin. Naja. Ich werde auch nicht jünger. Ja. Ich meine, sie hat ja schon was ganz Klares gesagt. Manch ein Anrufer, der mir von solchen Problemen hier erzählt hat, wäre froh über so eine klare Äußerung. Im Sinne, nicht weil er froh ist über den Inhalt, sondern damit er zumindest weiß, woran er ist. Ja. Jetzt ist die Frage, was kann man da ändern? Wäre das denn anders, wenn du ein bisschen mehr zulegen würdest? Tja, oder ich müsste mich irgendwie auch 90 Grad ändern. Ich weiß es nicht. Mein Problem ist einfach, ich habe ja nun mal, wie gesagt, diese Krankheiten, 65% schwerbehindert. Ich habe meine Arbeit dadurch verloren, krankheitsbedingt. Ich hocke ja nur zu Hause. Was genau ist das für eine Krankheit? Ja, ich habe die Wirbelsäule kaputt und die Hüfte von Geburt an kaputt. Ach so. Das eine kommt zum anderen. Mhm. Ich laufe im Prinzip, kannst du dir vorstellen, wie auf Eiern. Mhm. So, ich funktioniere nicht mehr so, obwohl ich hier das Haus im Griff habe. Mhm. Wirklich. Mhm. Aber ich bin nicht mehr, die ich mal war. Mhm. Das ist mein Problem. Und das kann sie nicht nachvollziehen, weil sie ja, wie gesagt, aber finanziell sind wir komplett voneinander nicht, also ich bin von ihr nicht abhängig, sagen wir es mal so, Gott sei Dank. Sie ist aber noch berufstätig. Ja. Ja. Mhm. Komplett. Ne? Das heißt, sie ist den ganzen Tag unterwegs und nicht zu Hause und du bist in deiner Wohnung, in eurer Wohnung. Ja, in dem Haus bin ich irgendwo gefangen, ja. Mhm. So, mein Problem, also wie gesagt, finanziell hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Also, sie profitiert sogar von mir, wenn ich mal... Große Liebe, hast du gesagt. Ja, von deiner Seite auf jeden Fall. Das ist mein Herz. Das ist mein Herz. So, große Liebe, aber die Leidenschaft ist weg. Die Leidenschaft ist weg, weil sie sagt, du bist ihr zu dünn, wenn es denn stimmt, wenn das der einzige Grund ist. Ja, was kann es sonst sein? Deswegen habe ich angerufen. Ja, das, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja schon viel. Das ist ja schon ein gewaltiger Grund. Die Frage ist jetzt nur, ob man das irgendwie doch wieder hinbiegen kann. Das ist bei der Sexualität und der Leidenschaft, finde ich, immer so ein Problem, wenn die mal weg ist. Aber manchmal gelingt es ja. Wie seid ihr beiden drauf? Würdet ihr euch zusammen mit einem Paartherapeuten hinsetzen? Das möchte sie nicht. Ah. Nein, also ich habe das auch schon mal vorgeschlagen, sie lehnt das leider Gottes ab. Dann bin ich ratlos. Okay, Jürgen, ja. Wirklich, dann bin ich ratlos. Weil das ist eine Chance, dass man in aller Ruhe zu dritt am Tisch sitzt und mal, auch wenn es dann, wenn etwas rauskommt, was einem vielleicht nicht so gefällt, aber dann weiß man, dann kommt Butter bei die Fische. Ja. So stocherst du ja, abgesehen von der einen Aussage, ja ständig doch noch im Nebel rum. Ja. Was sagt sie denn, wie es weitergehen soll? So, wie es jetzt ist? Ja. Könntest du dich damit arrangieren? Ja, was soll ich anders machen? Mhm. Das ist ja mein Problem in Anführungszeichen. Hast du sie klar gefragt, ob sie das nicht vermisst? Also sie vermisst es nicht, weil dann kommt wieder Knochengestell. Ja. Jo. Aber ich habe keine Bulimie oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, ob es nur eine Ausrede ist. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich drehe mich im Kreis damit. Also, ich würde an deiner Stelle es doch nochmal freundlichst versuchen, nach dem Motto, es liegt mir so viel daran, dass wir das noch mehr klären. Weißt du, es gibt nur normale Küsschen, und wenn ich ihre Hand nehme, ist es auch in Ordnung, nur wenn ich dann anfange, sie zu streicheln oder wie auch immer, dann ist es blockiert. Es kann natürlich auch sein, dass die Leidenschaft einfach weg ist, dass sie tot ist. Es kann sein. Dann, mit dem Gedanken musst du dich auch anfreunden. Wenn die tot ist, ist sie tot. Dann kann man schlecht was wiederbeleben. Mhm. Ist die Frage nur, ob es so ein bisschen da ist, was man wiederbeleben könnte. Ja, okay. Steffi, pass auf. Meine Psychologin Anna hat mitgehört. Vielleicht hat die noch eine andere Idee, abgesehen von dieser Paarberatungsschiene. Vielleicht kann man irgendwie noch, hat sie irgendeine Idee noch. Sie ruft dich jetzt an. Super. Ansonsten würde ich an deiner Stelle auch noch mal auf sie einreden oder mit sie darum bitten, ob man das doch nicht mal zusammen machen könnte. Mhm. Im Sinne der gemeinsamen Zukunft. Ja. Ja? Ja, weil die Zukunft, die wollen wir uns, sagt sie auch. Wir haben eine Zukunft, wir bleiben zusammen. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass sie sagt, ich ziehe aus oder wie auch immer. Aber ganz im Gegenteil. Wäre natürlich schön, wenn die Zukunft dann auch so harmonisch verlaufen würde für beide Seiten. Ja, okay. Liebe Steffi. Danke. Du legst auf, Anna ruft dich an. Jo, und dann kann ich auch noch um neues Autogramm bitten. Genau, das kannst du machen. Alles Gute von Herzen. Danke, tschüss, Jürgen. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Nummer, unter der ihr uns erreicht. Kostenfrei. Und ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de. Hier ist Michael. Entschuldigung. Hier ist Michael. Michael ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo. Michael, ich freue mich, dass du da bist. Um welches Thema geht es? Ja, ich hatte also letzte Woche deine Sendung verfolgt und hatte also, muss ich wohl sagen, sehr spät eingeschaltet und habe also mitbekommen, dass da jemand war, der über bipolare Störungen berichtet hat. Also da ging es sich um seine Mutter und über den ganzen Krankheits... Mhm. Bist du noch da, Michael? Michael ist weggebrochen. Oder? Hallo, hallo? Ja, ich glaube ja. Ja, dann machen wir mal weiter. Ich sehe zwar den Michael hier noch in der Leitung, liebe Regie. Sollen wir ihn rausnehmen? Ja. Da war leider eine technische Panne. Dann machen wir mal weiter mit Barbara, 75, guten Morgen. Guten Morgen. Barbara stimmt, ja? Ja. Sehr gut. Barbara, jetzt sind wir ganz schnell zueinander gekommen. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht bei mir um die Praktiken der Spielhallen. Ich hatte die junge Frau gesehen, wo der Mann oder Freund 100.000 Euro verloren hatte. Ja. Es gibt, also die Spieler verspielen ihr Hab und Gut. Sie werden dazu animiert. Wenn ein Spieler gehen will, dann soll ihm schnell Kaffee angeboten werden oder was zu essen angeboten werden. Oder damit er da bleibt. Woher weißt du das so genau? Ja, weil ich da 7 Jahre gearbeitet habe. Ach, also was hast du da gearbeitet? Als Aufsicht nannte sich das. Und du hast es dann auch gemacht? Du hast den Leuten auch Kaffee und Kuchen oder so das angeboten? Ja, musste ich ja. Ich habe das gemacht, weil ich eine Rente von 816 Euro nur beziehe und nicht dem Staat zur Last fallen wollte. Erklär doch mal genau. Da ist jemand an so einem Automat, der sieht so aus, dass er nun aufhören will, nach Hause gehen will. Was hast du dann ganz konkret gemacht? Ja, da musst du denn da hingehen und sagen, ach, willst du schon gehen? Ach, ich kann dir ja noch schnell einen Kaffee bringen. Oder möchtest du lieber einen Snack oder eine Cola oder ein Wasser? Mhm. Was kann ich für dich tun? Soll ich nochmal wechseln? Ja, und das gelingt in der Regel, dass die Leute dann darauf reinfallen? Ja, die wollen das. Das sind ja Spieler. Und wenn du die dann noch zu animierst und wenn dann jetzt nur noch Frauen eingestellt werden mit kurzen Röckchen und wo oben alles raushängt, dann bleiben die natürlich noch gerne da. Sind das denn in der Regel Männer in diesen Spielhallen? Ja, zu 80% Männer. Zu 80%. Aber die Spielsucht von Frauen hat zugenommen, weil Herr Gauselmann für diese Frauen extra Geräte produziert, wo zum Beispiel Rotkäppchen kommt oder Barbie kommt. Ach. Oder Pilze kommt und der Frauenanteil ist die letzten 3 Jahre gestiegen. Ja, ich hatte neulich auch eine Dame hier, die auch spielsüchtig ist. Wenn du das so gemacht hast, wie hast du dich dabei gefühlt, wenn du die animiert hast, weiterzuspielen? Beschissen. Ganz einfach beschissen. Aber du hast es dann weitergemacht. Ja, ich brauchte das Geld ja. Kann man mit 816 Euro leben, wenn man schon alleine 438 Euro Miete zahlt? Ich glaube nicht. Was für Schicksale hast du da erlebt in deiner Zeit? Schlimme. Magst du mal ein Beispiel vielleicht nennen? Ja, wenn die kein Geld mehr haben, stehlen die vor der Theke und heulen Männer, dass du ihnen Geld borgen sollst. Das hast du aber nie gemacht. Das darf man nicht, das ist verboten. Und im Spieler borgt man kein Geld, weil man das nicht wiederkriegt. Natürlich. Diese Leute wissen da manchmal noch nicht mal, wo sie schlafen könnten. Es war einer von der Bundeswehr, der erzählte, er wäre bei der Geheimhaltung, also wenn irgendwas aus Afghanistan kam oder und so weiter. Der kam und hat gespielt wie ein Irrer. Wenn er dann nicht aufhören konnte, hat er hier angerufen, hat gesagt, ich bin krank, ich kann heute nicht kommen. Der sammelt jetzt Flaschen. Der sammelt Flaschen auf den Straßen. Ja. Dann einer, der hat erst die Arbeit verloren, dann die Wohnung verloren, die Frau verloren, alles weg. Ich frage das jetzt nochmal. Du warst ja viele Jahre in diesem System mit drin und hast das System unterstützt. Und du sagst, dass du das Geld brauchtest und dringend dir nebenher was verdienen musstest. Hattest aber ein schlechtes Gewissen. Kam dir nicht mal die Idee, ich suche mir irgendwie doch einen anderen Job, den ich vor meinem Gewissen auch vertreten kann? Aber selbstverständlich. Aber den muss man erst mal kriegen, wenn man so alt ist. Ja. Und putzen gehen in dem Alter kann ich nicht. Ich bin sehr froh, wenn ich meine Bude selber sauber kriege. Kannst du dich erinnern, was so das schlimmste Schicksal war, was du erlebt hast dort? Ja. Da hatte er einer 7 Kinder. Und die mit Kindergeld, und wie ich schon sagte, wenn die mit dem Ausweis kommen, die Sozialempfänger, und haben dann Sonntag wäre dann der Erste, kriegen wir Freitag schon das Geld, dann kannst du die Uhr danach stellen, dann sind die um 12 in der Spielhalle. Verspielen alles restlos. Dann kommt die Frau rein, und es sind ja auch überwiegend Ausländer, die spielen, Gott sei Dank. Unsere deutschen Männer sind höchstens 10%. Naja, Gott sei Dank ist es genauso traurig, dass die spielsüchtig sind, wie wenn es Deutsche sind. Ja, aber nicht so hoch wie die Ausländer. Na gut. Ja, dann kam die Frau ran und wollte Geld holen fürs Wochenende. Da hat er der 20 Euro in der Hand gedrückt und hat ihn noch ausgeschimpft und raus. Und das Schlimmste, da war einer, ein Türke, der hatte Cousine geheiratet, 3 Kinder waren schon nicht ganz gesund. Und das vierte war nur ein Haufen Fleisch. Der konnte nicht sehen, nicht hören, nicht gehen und gar nichts. Und immer wenn ich zu dem gesagt habe, warum kommst du hier ins Spielen? Warum hilfst du deiner Frau nicht? Dann sagte der zu mir, ja, ich weiß. Ich weiß. Dass ich das müsste. Ach so. Aber die Spielautomaten locken mir. Wie endete die Geschichte mit diesem Mann? Ja, der ist dann weggezogen von Bonn. Was aus dem geworden ist, weiß ich nicht. Du hast aber sicherlich auch öfters mitbekommen, dass Männer in erster Linie eine Therapie gemacht haben. Wie hast du dann das beobachtet? Zum Beispiel wie? Die sind alle wiedergekommen. Die waren ein Vierteljahr verschwunden und dann waren sie wieder da. Das spricht jetzt nicht so für die Therapie. Ja, das ist wie bei den Alkoholikern. Da werden auch 80% wieder rückfällig. Deswegen würde ich der junge Frau, die angerufen hat und hat gesagt, der Mann hat 100.000 verspielt. Ja. Diese junge Familie oder diese Frau, warum soll die sich 100.000 Euro auf ihre Schultern laden? Sie soll ihr Kind nehmen und machen, dass es ganz schnell um die Kurve kommt. Du hast so schlecht. Und dann kann sie sich ein neues Leben aufbauen. Ja. Also du bist ja skeptisch, weil du eben so viele Sachen da erlebt hast und die Beteuerungen, ich ändere mich, Das sind alles Lügereien. Letztendlich bei vielen. Es gibt natürlich auch welche, die es schaffen. Ich habe ja auch schon mit einigen gesprochen, die es geschafft haben, davon wegzukommen. Aber ja, aber das ist ganz selten und meistens lügen die auch. Wir haben die dann ein Vierteljahr oder 4 Monate vermisst. Dann kamen die an und haben gesagt, wir waren bei der Therapie und dann haben sie noch wilder weitergespielt wie vorher. Ja, ja. Aber da müsste der Staat ein bisschen mehr, der Caritas macht jetzt so eine Kurse, da sollen die alle arbeiten, sollen aufmerksam gemacht werden, wenn man spielsüchtig wird, man sollte den möglichst davon abbringen. Also kein Kuchen, und keinen Kuchen mehr hinstellen und keinen Kaffee mehr. Ja, sagt die Caritas. Aber wenn du das machen würdest, hättest du in den nächsten 14 Tagen eine Kündigung. Ja, genau so wird es sein, wie du es gerade beschrieben hast. Liebe Barbara, danke, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast, mal von der Seite. Bisher hatten wir immer aktive Spieler hier und nicht jemand, der da auch gearbeitet hat im Hintergrund. Vielen lieben Dank und dir wünsche ich alles Gute von Herzen. Und bitte sag der Junge, wenn die junge Frau sich nochmal, sie soll wirklich die Koffer packen und sie soll gehen. Es bringt nichts. Okay, das ist dein Ratschlag. Sie macht ihr Leben kaputt. Ich danke dir vielmals. Alles Gute. Tschüss. Ja, ebenfalls. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist um 1.28 Uhr der Simon. Simon ist 16 Jahre alt. Guten Morgen, Simon. Guten Morgen, Domian. Hallo, Simon. Freue mich, dass du da bist. Ja, mich auch. Über was reden wir beide denn? Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich schätze natürlich schon. Also am Sonntag, da war ja Europawahl und auch Kommunalwahl hier in Nordrhein-Westfalen. Sag bloß, ehrlich? War Europawahl? Ja, und mit meinen zarten 16 Jahren durfte ich schon das erste Mal wählen. Also bei der Kommunalwahl. Bei der Kommunalwahl, genau. Genau. Wie aufregend, wie war es, das erste Mal zu wählen? Also ich muss ja sagen, ich bin persönlich sehr stolz, irgendwie an unserer Demokratie mitwirken zu dürfen. Na, das hört man doch gerne, wenn ein 16-Jähriger das sagt. Ja. Wie hast du dich, also ich finde das ja schwer, sich da, vor allen Dingen als 16-Jähriger, es ist ja als Erwachsener schon schwer, sich kundig zu machen, was man denn nun wählt. Wie hast du denn das gemacht? Ich würde sagen, durch die Medien. Man kriegt natürlich schon mit, was die Partei der Programme sind. Die Programme der Parteien sind, so ist richtig. Hast du dir den ganzen Kram durchgelesen? Nein. Nee, also aber so grob. Ich habe mir Videos angeguckt von den Parteien. Ja. Ich habe mir natürlich auch Programme durchgelesen. Mhm. Ja, und so habe ich mich halt informiert. Also du hast kommunal zum ersten Mal gewählt. Genau. Und hast die Europawahl beobachtet. Genau. Was ist denn deine Meinung zu dieser Europawahl? Meine persönliche Meinung ist, die Europawahl war total rechts und das finde ich total schlimm. Die war total rechts, meinst du? Ja. Ja, es ist natürlich extrem erschreckend, was in Frankreich passiert ist. Pro National und so, ja. Ja, dass wir über 20%, es fehlt ja nicht mehr viel, dass die Le Pen-Frau irgendwann Präsidentin wird und das würde ganz Europa auseinandersprengen. Ja. Das finde ich auch sehr erschreckend, aber es ist ja nicht nur Frankreich, es ist ja noch Dänemark, es ist noch Finnland, es ist Österreich, die Polen oder natürlich auch noch Großbritannien. Ja. Das sind schon schlimme Entwicklungen. Nichtsdestotrotz haben wir in der Mitte einen großen demokratischen Block von Sozialisten, Sozialdemokraten und CDU-konservative Leute, was ja schon vielleicht auch Hoffnung gibt, dass das Ganze in gute Bahnen kommt. Ich finde Europa extrem schwer zu verstehen. Ich finde auch extrem schwer zu durchblicken, wer da wie was zu sagen hat. Verstehst du das mit deinen 16 Jahren? Ja, also ich finde es natürlich auch schwer, Europa. Aber ich finde, Europa tut Europa gut. Also auch Deutschland, der Industrie und so weiter. Und es ist jetzt ein doofes Beispiel, aber zum Beispiel auch der Eurovision Song Contest lässt ja Europa quasi auch so ein klein wenig zusammenwachsen. Mhm. Also Vorurteile werden ja abgebaut. Hoffen wir mal. Genau, sowas. Und das finde ich halt, also ich finde Europa persönlich sehr gut. Du bist jetzt 16. Wir machen mal einen ganz großen Sprung. Wir gehen mal, sagen wir mal, 50 Jahre weiter. Okay. Dann bist du 66, immer noch ein schönes Alter. Ja, Rente. Hoffentlich. Ja. Was für ein Traum von Europa hast du, wenn du 66 Jahre alt bist? 66 Jahre alt. Also ich hoffe, dass Europa weiter wächst. Also dass zum Beispiel auch Länder wie die Türkei dazukommen. Und dass die Türkei es dann halt auch schafft. Halt, ich glaube, letzten Freitag war auch eine Anruferin wegen Erdogan in der Sendung. Und ich hoffe, dass die Türkei es einfach schafft, auch gegen Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter. Wo sollte denn deiner Meinung nach irgendwo, wo sollte es denn enden? Das ist ja schwierig bei Europa. Wo ist denn mal Schluss mit Europa? Ich würde sagen, Europa, das endet gar nicht. Also ich würde sagen, es bleibt die ganze Zeit. Nein, nein, ich meine, bis zu welchem Land soll man aufnehmen? Ach so, ja, Türkei und dann Schluss, weil ab der Türkei, da beginnt ja Asien. Und ich finde, Europa, das ist halt Europa, ne? Und wenn das halt, wenn halt Asien zukäme... Ja. Sollte in Russland in 60 Jahren auch dazugehören? Ja, also das europäische Russland... Auf jeden Fall. Ist denn dein Traum so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa nach dem Vorbild Amerikas? Ja, ja. Das finde ich gut. Ja, das finde ich auch gut. Ein Land, ein Präsident. Leider haben wir so ein riesen Sprachengewirr hier. Ja. Aber ich glaube, dann wären sich alle viel einiger und es wäre eine klare Struktur da. Ja. Aber ich glaube, das ist noch sehr, sehr lange. Ich werde es nicht mehr erleben. Vielleicht erlebst du es noch, wenn sich die Sachen gut fügen. Aber im Moment ist es ein bisschen gruselig, da gebe ich dir recht. Was hättest du gewählt, wenn du bei der Europawahl hättest wählen dürfen? Wenn ich dich fragen darf. Also ich hätte die SPD gewählt, auf jeden Fall. Herrn Schulz. Ja. Wie kommt das, dass du so politisch so interessiert bist? Ich möchte später Journalist werden, Redakteur. Ah. In die Richtung. Gut, dann ist das natürlich die allerbeste Voraussetzung, sich da ein bisschen schlau zu machen. Jetzt ist ja, jetzt gibt es ja ein Gerangel zwischen Herrn Juncker und Herrn Schulz. Ja. Was glaubst du, oder wer wäre dein Wunschkandidat für den obersten Posten? Also der Herr Schulz, auf jeden Fall. Aber der wird's nicht werden? Nein. Mhm. Ja, also ich finde den Herrn Schulz wirklich, also der hat seinen Job wirklich gut gemacht. Mhm. Ja, aber naja. Also, wenn es nicht wird, ist schade, aber... Wir werden die ganze Sache weiter beobachten. Du bist ein engagierter junger Typ, das finde ich super. Gute Voraussetzung für deinen zukünftigen Job. Und wir hoffen sehr, dass Europa nicht auseinanderbricht, dass die Rechten nicht die Oberhand gewinnen, sondern dass irgendwann auch wieder Ruhe in den Laden kommt und das weiter zusammenwächst. Genau. Lieber Simon, vielen Dank für deinen Anruf und deine Meinungsäußerung. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Alles Gute, tschüss. Okay, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch gerne unser Thema diese Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gibt es das Thema, was ihr euch per Netzabstimmung gewünscht habt mit 54,1%, nämlich das Thema weibliche Sexualstraftäter. Und ich möchte in dieser Sendung sehr gerne mit Menschen sprechen, die von Frauen sexuell missbraucht wurden, also von der eigenen Mutter. Eine Erzieherin, eine Nonne, vielleicht sogar eine Vorgesetzten. Und ich möchte natürlich auch gerne mit Täterinnen sprechen. Wie steht ihr zu eurer Tat? Was denkt ihr darüber? Vielleicht liegt es schon lange zurück und ihr habt einen gewissen Abstand gewonnen zu dem, was ihr getan habt. Wie denkt ihr? Bereut ihr es? Wie erklärt ihr euch das? Und so weiter. Weibliche Sexualstraftäter, ihr könnt euch gerne per Mail anmelden unter domian@wdr.de. Gerne vor der Sendung am Mittwoch anrufen und auch während der Sendung. So, und jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Und ich bin verbunden mit dem Mario. Mario ist 48. Guten Morgen, Mario. Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Solmayan. Ich habe deine Sendung schon oft gesehen und ich freue mich, dass ich jetzt durchgekommen bin. Und super, ich freue mich, dass du da bist. Und was geht's denn bei dir? Ich habe ein riesengroßes Problem. Ich habe einen riesen Fehler gemacht am Wochenende. Oh. Meiner Freundin, die hat das heute beendet. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben eine Fernbeziehung. Also ich will jetzt die Stadt auch nicht nennen. Mhm. Und wie gesagt, ich nehme halt seit weit über 20 Jahren Drogen. Mhm. Nur mal zur Einordnung, wie weit seid ihr auseinander gewesen in der Fernbeziehung? 140 Kilometer. Unter 40 Kilometer, okay, das ist nicht so weit. Du nimmst seit 20 Jahren Drogen. Ja. Was denn? Zwar Kokain. Oh, seit 20 Jahren nimmst du Kokain? Ja. Da musst du doch völlig fertig sein. Passieren mir halt so Sachen, also wie gesagt, ich bin absoluter Hetero. Mhm. Und dann passieren mir Sachen, da war ich am Wochenende weg, da habe ich wieder so ein Pärchen gesehen, wo ich genau weiß, die sind alle beide bi und die stehen halt auf solche Sachen und dann kriege ich so im Kopf drinne sexuelle Gelüste, was ich aber nie im Leben tun würde. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und die macht mich da auch so ein bisschen an. Dann habe ich mich danach zu Facebook noch mit ihr Gott geschrieben und habe natürlich solche Sachen auch geschrieben, oh, würde mir ja gefallen und das und das. Und das hat sie gelesen, wahrscheinlich war ich nicht ausgelockt bei ihr. Und dann hat sie das heute per Mail beendet, was ich absolut nachvollziehen kann. Und Moment, jetzt das verstehe Problem ich. Hatten wir schon mal. Was ist denn jetzt passiert am Wochenende? Gar nichts ist passiert sexuell. Gar nichts. Du hast nur mit dieser Frau geschrieben. Gechattet und hast mit der irgendwelche sexuellen Fantasien durchgespielt. Ja, und das könnte man ja mal machen mit dir und deinem Mann. Mhm. Mhm. Und das würde ich aber nie tun. Das ist aber nur, weil ich zu viel genommen habe und habe es dann nicht mehr im Griff. Und nächsten Tag schäme ich mich dann. Und es ist ja auch schon mal mit ihr vorgefallen. Da hat sie mir das auch verziehen. Ja, Moment, was ist jetzt genau mit deiner Freundin passiert? Und das hat sie dann gelesen. Die hat es gelesen, dass du mit dieser Frau bisexuell gechattet hast. Okay. Ja. Und daraufhin hat sie Schluss gemacht. Ja, ganz genau. Und das ist, wie gesagt, vor ein paar Monaten schon mal passiert. Das hat sie mir nochmal verziehen. Und ich wollte immer mit ihr reden, dass das mein Problem ist. Wie gesagt, ich würde sie nie betrügen. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Mhm. Und ich will jetzt auch richtig was machen. Und ich... Ich könnte mir auch vorstellen, das ist so meine Intuition gerade, dass es vielleicht gar nicht mal nur daran liegt, dass sie das gelesen hat, sondern dass das so der I-Punkt auf viele andere Geschichten war. Ja, natürlich. Ich habe viel gelogen dadurch. Sie hat versucht, jetzt wieder Vertrauen aufzubauen. Ja. Und wahrscheinlich durch dieses Zeug, ich habe ja auch mal anderthalb Jahre fast gar nicht genommen, da ging es mir gut und da ging es mir super. Seit 20 Jahren nimmst du Kokain. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 3 Jahre jetzt. Wird das jetzt werden im August. Weiß sie das, dass du... Ja, das weiß sie. Nimmst du das jeden Tag? Nein, am Wochenende. Dann. Aber dann bin ich dann halt extrem, dass es mir passiert. Also jedes Wochenende kokst du? Ja. Wie finanzierst du das? Ja, man arbeitet, ne, und dann gibt was aus, ne. Was arbeitest du? Ja, ich bin normalerweise gelernt Dreher und so, also Metallbranche. Und verdienst man ja auch keine Millionen, dass man... Nein, das ist es ja. Und du ruinierst dich ja auch selbst, weißt du? Das ist ja das Problem. Es ist ja, und ich möchte jetzt auch unbedingt was machen, richtig ärztliche Behandlung. Wie viel Gramm pfeifst du dir durch die Nase? Ja, das sind schon 4-5 Gramm am Wochenende dann. So 2, 4, 5, kommt immer ganz drauf an. Was kostet ein Gramm? Ja, was kostet ein Gramm? Wenn man dann die Connection hat, dann ist es etwas günstiger und ja. Und ich ruiniere mich ja dadurch auch selber. Naja, wie viel kostet ein Gramm? Ich weiß nicht, 50, 60 so im Schnitt. Ja, und das mal 4 und das jedes Wochenende geht eine ganze Menge Kohle raus. Ja, das ist das Problem auch, oder? Sie weiß es. Und machst du das auch, wenn du mit ihr dann an den Wochenenden zusammen bist? Wir haben das ab und an, aber selten mal zusammen gemacht. Das wollte sie dann auch nicht mehr. Weißt du, so. Was hat sie denn zu dir gesagt? Welche Meinung hat sie zu deiner Koks-Sucht? Ja, das ist einfach, das darfst du nicht machen, das ist zu viel und du musst das einschränken oder aufhören und ich weiß das auch. Und kann es sein, dass dieses Schlussmachen auch vielleicht sogar in erster Linie damit zusammenhängt, dass sie einfach keinen Bock mehr hat, da so einen Schnüffler an der Seite zu haben? Nein, das glaube ich nicht. Ich denke mal, das Problem ist, dass ich dann irgendwo im Kopf nicht mehr ganz klar komme. Gut, aber das hängt ja eben auch mit dem Koksen zusammen. Natürlich, wenn du nicht gekokst hättest, hättest du mit der Frau auch nicht auf diese Art und Weise gechattet. So sieht's aus. Ja. Genau das ist der Punkt. Da würde mir das nie passieren. Und ich bereue das auch am nächsten Tag. Genau. Also hängt das schon alles so zusammen. Ja, ja, warum kokst du seit 20 Jahren? Warum? Ja. Warum? Das kann ich dir nicht beantworten, weil es einfach so drin ist. Und ich habe früher auch viel im Nachtleben gearbeitet. Es ist einfach da, es ist drin. Und welche negativen Auswirkungen hat das Koksen auf deine Seele, auf deine Psyche? Ja, dass es mir dann natürlich nicht gut geht und ich merke das ja dann, wenn ich dann ein paar Tage gar nichts genommen habe, dann geht es mir auch gut, dann fühle ich mich super, dann fühle ich mich frei. Wenn du sagst, es geht dir nicht gut, wie schlecht geht es dir denn dann? Beschreib das mal. Danach, was habe ich jetzt wieder gemacht und warum ist das wieder passiert? Aber ich habe es alleine nicht mehr im Griff, das ist das große Problem, dumme Herren. Wie viel Mal, du hast gerade eine Andeutung gemacht, du warst schon mal eine Weile davon weg? Ja. Von dem Koks? Nie ganz, aber da war es halt weniger. Ne? Achso, nie ganz. Auch super. Nie ganz. Wie viel Mal hast du es richtig ernsthaft versucht, davon wegzukommen? Ja, 3, 4 Mal. Wie ernsthaft hast du es versucht? Dann habe ich auch kein Bier mehr getrunken, kein Alkohol. Dann habe ich mich von den Leuten absolut distanziert und dann lief das ganz wunderbar alles. Und mir ging es richtig gut und ich war glücklich. Aber so ein bisschen hast du dann doch wieder genommen? Ja, dann ging es halt wieder los. Dann kamen ja die falschen Kontakte, dann ist meine Ehe damals kaputt gegangen. Mhm. Und dann ging das wieder los und Du hast das aber nie mit Hilfe eines Therapeuten oder einer Klinik gemacht. Doch, ich habe schon mal so ein bisschen Therapie gemacht, habe aber über meine persönlichen Probleme geredet, habe das auch angesprochen, aber habe dieses Thema wahrscheinlich nie so richtig verernstet, also ihr das erklärt, wie ernst das eigentlich mit mir ist, dass mir jetzt natürlich nach dieser Aktion absolut bewusst wird, was ich wieder getan habe. Was hat sie denn jetzt konkret heute gesagt? Dass im Schluss ist, sie kann mir nicht mehr vertrauen und sie denkt, ich würde hier Gruppensex und alles machen und das ist eben das, was ich mir geschrieben habe, würde ich ja gerne mal probieren. Was ich nie im Leben machen würde, das ist nur dieser Moment im Kopf drin. Ich würde das nie machen. Hast du mit ihr auch nochmal gesprochen? Nein, sie wollte nicht mehr mit mir reden. Wir haben uns vorher nochmal geschrieben und... Und das klingt definitiv? Aus. Nimmst du es ganz ernst? Ja. Ist sie so eine Frau, ein Wort? Ja, sie ist eine ganz wunderbare Frau. Ich habe noch nie so eine wunderbare Frau wie sie kennengelernt. Ich glaube dir, dass sie eine wunderbare Frau ist. Ist es eine Frau, die sagt einmal Nein und dann ist Nein? Ich denke, jetzt ist es so. Sie hat mir schon mal verziehen... Und ich wollte eigentlich immer schon mit ihr reden. Ich hatte aber Angst, dass sie mich dann verlässt. Ich könnte schwören, wenn du hast Angst, dass sie dich dann verlässt, wenn du mit ihr redest. Wie meinst du das? Diese Angst hatte ich über dieses sexuelle Problem, wenn ich was genommen habe, dass ich dann sowas hinterm Rücken schreibe. Und du hast wirklich definitiv in der Zeit noch nie, bist du ihr fremdgegangen im Koksrausch? Nein, ich bin noch nie fremdgegangen. Das ist ja erstaunlich, weil man ist ja enthemmt dann. Ja gut, ich bin halt dann für mich selber da, du weißt, was ich meine, ne? Aber das würde ich nie machen, weil ich liebe sie von ganzem Herzen. Natürlich glaubt sie mir das nicht. Ich bin ganz sicher, Mario, dass wenn ich jetzt mit ihr sprechen würde, das ist dir natürlich auf den Senkel gegangen, wenn du da rumchattest mit irgendwelchen Frauen über deine Fantasien. Ja. Aber ich bin ganz, ganz sicher, ich könnte Stein und Bein schwören, dass sofort auch von ihr die Begründung käme, ich habe keinen Bock mehr auf diese Kokserei. Ich habe auch keinen Bock mehr darauf, mit einem persönlichkeitsveränderten Menschen es am Wochenende tun zu haben. Du bist ja am Wochenende. Was glaubst du, sofern du dich beobachten und kritisch überhaupt noch bewerten kannst, wie sehr hat das Koks dich auch in den Zeiten verändert oder für die Zeiten verändert, wo du es nicht konsumierst? Ich war ruhiger. Ich war glücklicher. Mhm. Ich habe viele Sachen mehr gesehen im Leben. Mhm. Das richtige Leben gesehen. Mir ging es einfach besser. Ja. Hast du Schulden durch das Koks? Ja, das kommt natürlich auch mit. Ach, das kommt auch noch dazu. Ja. Wie hoch sind die Schulden? Ja, es hält sich alles noch in Maßen. Es ist noch hinzukriegen. Ne? Nämlich? Also man kriegt es noch hin. Es ist also jetzt nicht Dimension von 10.000 Euro oder 5.000 Euro, das ist es nicht. Aber so 1.000, 1.200, die sind schon da, diese Schulden. Aber das ist noch in den Griff zu kriegen. Ich bin auf jeden Fall jetzt ganz fest entschlossen, dass ich mich jetzt in Behandlung begeben werde. Das möchte ich dir auch sehr dringend raten. Ja. Ich glaube, ich kenne deine Freundin nicht. Ich weiß nicht, wie sie strukturiert ist und was da zwischen euch abgeht. Ich glaube, wunderbare Frau. Mehr kann ich nicht sagen. Das mag ja alles sein. Aber ich glaube, dass du nur eine Chance hast, wenn die wirklich ganz ernsthaft, wenn die mitbekommt, dass du es ganz ernsthaft meinst, dass du davon weg willst. Ja. Ich glaube, nur dann hast du überhaupt eine Chance. Ja. Dann wird das für sie bedeuten, da kommt ein anderer Mensch, da kommt ein anderer Mario mir entgegen. Ja, ich denke, ich werde vielleicht nicht mehr in ihr Leben reinkommen. Sie wird mich wohl nicht mehr reinlassen. Vielleicht. Aber das allererste, was du jetzt machen musst, das ist traurig mit der Frau. Aber wenn man 20 Jahre gekokst hat, ist ein Wunder, dass du noch nicht irgendwie krank geworden bist oder irgendwelche anderen Erscheinungen hast. Aber ich denke, ich stehe schon bald davor. Das glaube ich auch. Und seelisch wirst du schon deine Narben davongetragen hast. Ja, die habe ich definitiv, Domian. Das heißt, du musst jetzt in eine Therapie, vielleicht sogar in eine Klinik, das muss man mit dem Therapeuten besprechen. Auf jeden Fall musst du professionelle Hände, so schnell wie möglich. Ja, Domian, wunderbar mit dir zu reden. So, wir werden dich jetzt, hast du gerade auch gekokst? Ja, vor ein bisschen. Ich merke schon, weil du so aufgedreht bist. Ja. Ja. Mhm. Wir rufen dich aber jetzt nochmal an und geben dir nochmal ein paar Tipps an die Hand, wohin du dich morgen wenden kannst. Okay. Wollen wir es so machen? Alles klar, ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute, Mario. Und wünsche ich dir auch, deine Sendung ist wunderbar. Ich stand mit dir. Ne? Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Jetzt wäre natürlich interessant gewesen, mit ihm zu reden, wenn er nicht gekokst hätte, wie er dann drauf ist. Naja. Hier ist die Susanne. Susanne ist 55. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Jürgen. Hallo. Susanne, hallo. Was ist dein Thema? Einsamkeit. Einsamkeit? Einsamkeit. Das heißt, du bist sehr einsam? Ja. Seit wann schon? Ja, seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren schon? Ja. Warum bist du einsam? Mein Mann hat mich verlassen. Vor 10 Jahren? Ja. Und ich musste dann halt wegziehen. Mhm. Ich habe mich dann entschieden, in die Nähe meines Vaters zu ziehen, um für ihn da sein zu können. Ja, war das sehr weit weg von deinem davorgehenden Wohnsitz? Ja. Ja. Mhm. Und ich hatte, da wo ich gewohnt habe, habe ich viele Kontakte gehabt, die ich mir selber auch aufgebaut habe. Aber die waren dann durch den Umzug weg. Ja, da sind zwei Kontakte übrig geblieben. Und die beiden, die sehe ich einmal im Jahr. Und das ist eigentlich alles. Dann bist du zu deinem Vater gezogen. Und ich hast bin dich in den Ort meines Vaters gezogen. Ist das denn auch dein ganz ferner Heimatort von ganz früher? Ja. Aber ja, da kanntest du auch keine Leute mehr von ganz früher? Nein. Nein. Nein. Hast du dich um deinen Vater kümmern oder musstest du ihn pflegen? Ja. Ja, der war zum Schluss dement. Das heißt, der Vater lebt nicht mehr? Nein, der ist vor anderthalb Jahren gestorben. Das heißt, du hattest bis dahin noch eine Aufgabe? Ja. Und warst beschäftigt und dann brach wahrscheinlich alles zusammen? Ja. Ja, und ich bin halt zu 100% schwerbehindert. Bin gehbehindert. Mhm. Gehbehinderung kann halt vieles nicht. Ja. Aber bin also ganz oft auf meine Wohnung beschränkt. Kannst du dich denn langsam nach außen alleine bewegen? Zum Einkaufen kannst du gehen? Ich muss jeden Freitag zum Arzt und dann gehe ich anschließend einkaufen. Das ist genau gegenüber vom Arzt, weil ich dann mit dem Taxi nach Hause fahre. Also das ist dann schon beschwerlich, merke ich. Ja. Und dann bist du zu Hause und bist du froh, wenn du in deinen vier Wänden bist. Ja. Wie bewegst du dich draußen mit einer Gehhilfe oder mit Rollstuhl? Ich bin draußen mit Rollator. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel zum Arzt fahre, dann gehe ich mit meinen Gehhilfen. Und habe auch für zu Hause den Malteser Hausnotruf, weil wenn ich hinfalle, ich komme alleine nicht mehr hoch. Ich verstehe, da ist die Situation wirklich prekär. Du bist quasi gefangen in deiner Wohnung. Ja. Und dann auch noch in einer Umgebung, wo du ohnehin kaum jemanden kennst. Ja. Dann gibt es nur noch den Fernseher und das Telefon. Und meinen Kater. Und den Kater. Und meinen Kater, ja. Nicht zu unterschätzen. Oh, Domian, der ist nicht zu unterschätzen. Das kann der, der hält mich im Leben fest. Ja, das hört man. Weil ich weiß, dass er mich braucht und ich brauche ihn. Das glaube ich sehr gerne. Und ich weiß von vielen Menschen, die ein ähnliches Leben führen, wie wichtig das Tier ist. Aber du möchtest natürlich über das Tier hinaus auch menschliche Kontakte haben. Ist das denn eine größere Stadt, in der du da wohnst? Nein. Wie viele Einwohner ungefähr? 15.000. Oh ja, das ist dann nicht so groß. Nein. Also ich habe hier eine Freundin, die ich dann vielleicht alle zwei Wochen dann einmal sehe. Und es ist jetzt meine Schwester eine Straße weiter ins Elternhaus gezogen. Die sehe ich ab und zu. Ja, aber der Kontakt, aber die meiste Zeit der Woche bin ich alleine. Und mein stetiger Begleiter ist mein Fernseher. Der Kontakt zu der Schwester ist dann auch nicht so innig und eng, folglich. Der Kontakt zu meiner Schwester, der ist wieder gut. Also der ist Gott sei Dank wieder gut geworden. Achso, aber ihr seht euch eben auch nicht so ganz oft, wie es vielleicht schön wäre. Ja, sie hat ja auch dann einiges zu tun und kommt auch erst abends nach Hause. Und ist klar, dann die kann ja auch nicht mehr als das, was sie macht. Bist du Mitglied einer Kirche? Ja. Hast du denn mit der dort ansässigen Gemeinde mal Kontakt aufgenommen? Oder mit dem Pastor? Ich habe einen ganz tollen Pastor, der mir auch hilft, mir zuhört und versucht, mich zu unterstützen. Ja. Und da bin ich dem ganz, ganz dankbar. Aber es ist halt die Schwierigkeit, die Kirche bietet ja hier auch so Treffen an, Handarbeitstreffen oder Kaffeetreffen oder sowas. Aber dann ist eben die Schwierigkeit für mich, dahin zu kommen und wieder zurückzukommen. Das ist das Problem. Und ich habe halt auch nicht das Geld, um dann immer zu sagen, ich nehme mir ein Taxi und fahre mit dem Taxi. Das geht halt nicht. Mhm. Das heißt, wenn jemand dich abholen würde mit dem Auto, dann ginge das. Das liegt also jetzt, ist eine rein finanzielle Sache. Körperlich könntest du das. Wenn das Auto vor der Tür stünde, könnte man dich dahin fahren. Genau, genau. Mensch, das muss doch irgendwie zu arrangieren sein. Dass dich wir haben hier einen Verein, der heißt Handicap, ist ein Verein für Behinderte. Mhm. Und dann habe ich da angerufen und habe gefragt, ob es möglich sei, dass mich jemand mitnehmen würde zu den zweiwöchentlichen Treffen. Genau. Mhm. Das ist hier im Nachbarort. Ja. Und es gibt keine Möglichkeit. Ach. Also, ich wurde gerade schon ganz hellhörig, wo du sagst, ja, ich habe eine Verbindung in die Kirche, der Pastor ist ja nett und die machen auch Gruppen. Ja. Und das ist natürlich für viele Menschen eine ganz gute Möglichkeit, unter Menschen zu kommen, in solche Kreise zu gehen. Da lernt man jemanden kennen und da entstehen vielleicht auch private Kontakte. Das heißt, das hängt jetzt nur an dieser verflixten Hin- und Herfahrerei. Hast du dieses Problem mit dem Pastor mal besprochen? Kann man da von der Kirche aus nicht irgendwas arrangieren, dass die dich abholen zu den Treffen? So oft ist es ja nur auch nicht. Da habe ich mit ihm jetzt noch nicht drüber gesprochen. Mach es. Wenn das ein guter Typ ist, dann wird er... Das ist ein ganz toller Pastor, so, wirklich. Dann wird er irgendeine Idee haben. Ein guter Pastor hat immer eine Idee. Der ist vernetzt. Der kennt diesen und jenen. Und es geht ja nur ein- oder zweimal, oder alle zwei Wochen nur einmal, ne, sagst du? Ja. Ja, und das wäre ja schon mal ein Fortschritt für dich. Das wäre ein großer Fortschritt. Ein großer Fortschritt, denn, wie gesagt, du kannst da Privatleute kennen, die dich vielleicht dann auch mal zu Hause besuchen könnten. Je nachdem, wie man sich dann versteht. Ja, sicher. Also. Ach, das weißt du, das ist mit dieser Einsamkeit. Und es ist so, dass ich habe das Gefühl, das lässt sich von Jahr zu Jahr schwerer ertragen. Mhm, das glaube ich. Es wird schwieriger. Mhm. Also, da liegt die Möglichkeit quasi vor der Tür, dass du unter Menschen kommst und das kann doch nicht genutzt werden. Das kann nicht sein. Also meine Bitte, sprich den Pastor an. Das ist eine gute Idee. So, darüber hinaus rufen wir dich jetzt nochmal an. Wir müssen mal ein bisschen gucken im Hintergrund, ob wir da noch eine Idee haben, ob es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt. Es geht hier um den Transport, ne? Wie transportiert man eine Frau von dem Ort zu dem Ort? Darum geht es. Genau. Und die Frau möchte gerne zum anderen Ort. Ne? Ganz genau. Ganz genau. Liebe Susanne, das machen wir. Also du sprichst den Pastor an und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles gut. Ich wünsche dir. Vielen Dank für deine Sendung. Sehr gerne und alles Gute für dich. Ich danke dir. Tschüss. Dir auch. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Julia. Julia ist 37. Guten Morgen, Julia. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Es ist Abend. Bei mir ist es Abend. Bei dir ist es Abend. Von wo rufst du an? Ich rufe aus New York an. Ach, das ist ja toll. Also wir werden ja immer internationaler. Osaka hatten wir neulich. Dann hatten wir einen Trucker aus Kanada neulich. Und jetzt... Genau, das war auch der Anlass, warum ich angerufen hatte. Genauso wie die Julia von letzter Woche. Die ist mir dazu vorgekommen. Genau. Ja, weil ich mich auch angesprochen gefühlt habe. Das ist ja super. Was machst du in New York? Ich wohne hier seit 5,5 Jahren mit meiner Familie. Mein Mann ist Amerikaner, das war eigentlich der Hauptanlass, warum wir damals hergezogen sind. Mhm. Ja, und es waren ein paar Jahre geplant und jetzt sind wir schon was länger hier. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Wir wollen eventuell wieder nach Deutschland zurückkommen. Ah. Ja, und da war ich sehr froh, dass ich hier die Podcasts entdeckt habe und auch Domian hören kann. Das ist ein bisschen Heimat dann, ne? Sowas, ich komme aus Köln. Deswegen ist Ach, du kommst sogar Heimat. Aus Köln. Ein kölsches Mädchen. 5 Jahre in New York, wie gefällt es dir? Gut, ja, ich kann mich nicht beklagen. Also bis auf, dass die Familie und die Freunde fehlen in Deutschland, das ist eigentlich mein Hauptheimwehpunkt. Das glaube ich. Ansonsten haben wir es hier super, wir sind eine Stunde ungefähr nördlich von Manhattan, also nicht in der Stadt, sondern im Gegenteil ganz ländlich hier. Ja. Haben ganz viel Platz, das ist optimal eigentlich. Bist du berufstätig auch dort? Nee, ich bin kurz nach dem Studiumsabschluss sind wir hier rübergekommen. Da war das zweite Kind gerade geboren, dann kam das dritte und jetzt steht das an, dass ich mal mir überlege. Ich habe Medizin studiert, dass ich jetzt entweder hier das Examen mache oder Gut, da warst du ja auch beschäftigt mit den Kindern bisher. Allerdings. Was? Also New York ist ja für viele Leute immer noch so der große Traum, dort vielleicht mal zu leben. Was war für dich, schauen wir uns mal ein bisschen die Schattenseiten an, was war für dich so das Schwierigste in der ersten Zeit, dich daran zu gewöhnen? Ich hatte es ja nicht ganz so schwer, also dadurch, dass mein Mann halt Amerikaner ist, war ich nicht so ganz fremd. Wir waren oft im Urlaub hier gewesen, hatte ich, ja, die Kultur ist ja nicht so unterschiedlich, aber es fallen einem immer irgendwelche Kleinigkeiten auf. Das ist manchmal ganz subtil, aber die ganze Zeit, wir haben 6 Jahre lang zusammen in Deutschland gewohnt, da war immer mein Mann derjenige, der meckern durfte, ach, was ist bei uns alles viel besser und jetzt kann ich das halt machen. Über was hast du denn gemeckert so die erste Zeit? Ich, das ist eine gute Frage. Mir fallen die meisten Sachen eher so im Zusammenhang mit Kindererziehung auf, oder? Ja. Freizügigkeit, die typischen Vorurteile kann ich schon ein bisschen auch bestätigen, wenn ja. Also ich habe natürlich sofort die Assoziation, wenn ich an die USA denke, eher schlechtes Essen oder Fast Food und so. Wie kriegst du ja, das mit? Ja, das ist natürlich, das gibt schon viel. Vor allem, in Manhattan kann man natürlich alles bekommen. Ja, genau. Mir fehlt natürlich einiges. Brot und Aufschnitt, solche Sachen sind schon ganz anders. Aber es gibt ein Riesenangebot. Die Supermärkte sind sehr groß. Man kann selber kochen. Also und das man heißt, muss ja nicht immer zu McDonald's. Das heißt, in deiner Familie ist das schon runtergefahren mit dem Fast Food? Ja, doch, das geht eigentlich. Das ist nicht mehr als bei uns. Und bei uns in Köln war auch um die Ecke in McDonald's, da war ich öfter, glaube ich, als hier. Die Amerikaner sind ja was sehr sympathisch ist, wenn man dort auf Reisen ist. Die sind freundlich und zuvorkommend, aber eben auch so ein bisschen oberflächlich. So empfinde ich es immer, wenn ich in Amerika bin. Wie ist das, wenn man richtig fest dort lebt? Ist das wirklich so? Sind die oberflächlich, aber freundlich? Also ich finde, ja, das, was oft so Oberflächlichkeit genannt wird, das gefällt mir eigentlich hier ganz gut, wenn man in so Läden geht und man kann sich am Supermarkt mit der Kassiererin über ihre Enkelkinder unterhalten in den 2 Minuten, die man da ist und so. Das ist eine Oberflächlichkeit, die mir eigentlich gut gefällt. Und wir haben hier auch gute Freunde gefunden. Das ist jetzt. Also sind die Freundschaften zu vergleichen, die du dort hast, mit denen, die du in Deutschland hattest? Zum Teil. Ich habe auch Deutsche hier kennengelernt. Aber du sagst es gerade, ihr wollt vielleicht eventuell wieder nach Deutschland zurück. Warum? Genau. Das ist meine Heimat. Ich glaube, ich bin verwurzelter als mein Mann. Deswegen kann ich ihn eher dazu überreden, vielleicht zurückzugehen. Und dann natürlich wieder zurück nach Köln wahrscheinlich. Natürlich. Ich bin ja doch Lokalpatriotin. Julia, danke, dass du angerufen hast. Die Sendung ist vorbei. Schöne Grüße nach New York. Und lass es dir alles gut klar, gehen. Grüße und zurück. Dankeschön, tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Alina Marquis. Morgen sind wir auch wieder da. Ich hoffe pünktlich. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt dann ab 0 Uhr natürlich immer anrufen oder ihr könnt auch mailen. domian@wdr.de. Und unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt weibliche Sexualstraftäter. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen und macht's gut. Bis dann, ciao.